21. Mai 1994, der schicksalshafte Tag am Blöckenpass. Vor 20 Jahren bin ich eben am Blöckenpass bei einer Trainingsrunde so unglücklich gestürzt, dass ich mir da zwei Halswirbel und einen Brustwirbel gebrochen habe. Ich habe sofort meinen Körper und Kopf abwärts nicht mehr gespürt und die Erstdiagnose damals war Querschnittlähmung. Bin dann mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt Gott sei Dank gleich eingeliefert worden und auch sofort operiert worden. Wie sich's dann später herausgestellt hat, war es Gott sei Dank keine komplette Querschnittlähmung. Der Nerv war nicht ganz durchtrennt. Es war dann eine inkomplette Querschnittlähmung herausgekommen. Ich habe halt halbseitig ausgeprägte Lähmungserscheinungen, kann aber damit recht gut umgehen. Bin dann liegend ins Rehabzentrum nach Doppelbrot gekommen, habe da eine halbjährige Rehab gehabt, habe ein Jahr nach dem Unfall wieder zum Arbeiten begonnen und bin dann auch gleich wieder aufs Rad gestiegen und habe mich durchs Radfahren eigentlich relativ gut rehabilitiert, weil durch diese halbseitige Lähmung am Rad, da habe ich mir diese schlechte Seite auch wieder gut auftrainiert. Ich habe mich durchs Radfahren dann auch wieder gut herausmanövriert aus der ganzen Sache. Jedes Jahr hast du irgendwelche Einfälle rund um Österreich, die Außengrenze abfahren, nach Spanien hier. Das lässt du natürlich nicht aus. Ja, der Radsport ist mein Leben und da kann ich mich halt voll entfalten. Zum Jubiläum hat mir mein Behindertensportkollege Kurz Michi da am Floh ins Ohr gesetzt, umrunden wir die Lienzer Dolomiten und Geltaler Alpen und versuchen wir das in einem Tag durchzuziehen und ich war da natürlich gleich begeistert und dass das genau am 20-jährigen Jubiläumstag war, das hat die Sache natürlich noch schöner gemacht. Was hast du von deiner Erfahrung her für einen Tipp für Leute, sich aus so einer Situation wieder herauszuretten? Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich jetzt nicht zum Rollstuhl verurteilt war, aber ich kenne auch genügend Behindertensportkollegen, die im Rollstuhl sitzen und auch über Handbike oder Rennrollstuhl fahren oder andere Sportarten eine super Lebensqualität haben. Also nie aufgeben und immer an sich arbeiten und man meistert das Leben halt dann viel leichter und hat auch wieder eine sehr gute Lebensqualität. Weiterhin alles Gute. Danke. Radkollege von Wolfgang Dabanik, Michael Kurz. Du warst ja auch in Sochi. Wie sind die Eindrücke verblieben? Sochi war von den 4 Paralympics, wo ich gestartet bin, das beeindruckendste Erlebnis. Zwar habe ich meine schlechtesten Resultate erzielt, aber die Leistungen, die Zeiten, die ich da gelaufen bin, waren die stärksten, die ich bei den 4 Antreten gehabt habe. Was ist eigentlich heuer noch geplant? Ich war so viel in der Welt umeinander, dass jetzt die nähere Umgebung ein bisschen stärker erkundet. Letztes Jahr waren die Karnischen Alpen am Programm. Dann waren die Karnischen Alpen einmal zu umrunden. Das habe ich mit Sigi Hohenwart und sein Schwager gemacht. 300 Kilometer mit 5000 Höhenmeter. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Und heuer sind eben die Geltaler Alpen dran. Und jetzt habe ich Wolfi dazu bewogen, auch die Runde um die Geltaler Alpen, sagen wir, den Trauzug zu umrunden. Weil die Geltaler Alpen fangen ja am Geilberg an. Und die Lienzer Dolomiten gehören geologisch zwar dazu. Das Ganze nennt sich ja dann der Trauzug nicht. Und jetzt das Ganze einmal umrunden, war mein Ziel. Das heißt, jetzt bin ich im Schlesachtal von Nord und Süd im Großraum die Gebirge umrundet. Jetzt steht natürlich noch der Geltaler Höhenweg am Programm, den muss ich heuer noch runterlaufen. Ja, weiterhin viel Spaß und alles Gute für die Vorhaben, die dir scheinbar überhaupt nie ausgehen. Ja, irgendwas fällt einem immer ein.